Telekom, Fernsprecher, Flügerstraße 11 an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein schwarzes Damenfahrrad eines unbekannten Herstellers, das hier mit einem Trelok-Schloss an die Abstützung des kleinen Bäumchens angekettet wurde. Zu meiner weiteren Ausrüstung gehört ein Bau-LKW der Firma Rainer Horgers Straßenbaumeisterei Schlitzerstraße 86 in 13435 Berlin, der hier rechts neben dem Fernsprecher geparkt ist. Und in der weiteren Umgebung des Fernsprechers, nämlich Richtung Reuterstraße, ist zu erkennen, dass ein Bautrupp dort mit Straßen bzw. Pflasterungsarbeiten beschäftigt ist. Ansonsten, außer einigen Plastikhütchen, weiß-orangen Plastikhütchen, die hier hinter dem Fahrzeug der Firma Horgas aufgestellt worden sind, hier in der Flügerstraße, keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.